Protokolle 5-7. Per me regis regunt, durch mich herrschen die Könige. Unsere Propheten haben verkündet, dass wir von Gott aus erwählt sind, über die ganze Welt zu herrschen. Gott selbst hat uns die Begabung verliehen, dieses Werk zu vollenden. Wenn das feindliche Lager genial wäre, dann könnte es mit uns kämpfen. Der Kampf würde unbarmherzig sein, wie die Welt einen solchen noch nicht gesehen hat. Übrigens, die Genialität der Nichtjuden ist verspätet. Protokolle 5-8. Das ganze Räderwerk der Regierungsmaschine hängt von einem Motor ab, der in unserer Hand ist, und dieser Motor ist das Gold. Die Wissenschaft der Volkswirtschaftslehre, von unseren Weisen ausgedacht, zeigt seit langem die Macht des Goldes über die Throne. Protokolle 5-9. Um freie Hand zu haben, muss das Kapital das Monopol von Handel und Industrie besitzen. Das wird auch bereits von einer unsichtbaren Hand in allen Ländern der Erde verwirklicht. Dieses Vorrecht wird den Industriellen eine politische Macht geben, das Volk aber unterdrücken.